Goldenes Indien. Kamasutra, ein Leben im Rausch der Sinne. Nordindien um 200 nach Christus. Die Geschichte des antiken Indiens ist lange Zeit eine nordindische. Denn hier, entlang des Ganges, entstehen die frühen Großreiche. Aus diesem Territorium heraus vollzieht sich die kulturelle, wirtschaftliche und politische Entwicklung, die für Gesamtindien wegweisend ist. Zunächst zwar noch ohne den Glanz großer Dynastien, sind die ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderte eine Zeit regen wirtschaftlichen und kulturellen Austausches, der den asiatischen Kontinent enger verbindet als je zuvor. Vor allem nach Südostasien orientieren sich die indischen Territorialherren. Aber auch nach Westen, bis an die östlichen Grenzen der griechischen und römischen Einflusssphäre, reichen ihre Kontakte. Auch im Innern tut sich in jener Zeit einiges. Jahrhunderte der königlichen Förderung des Buddhismus haben die orthodoxen Brahmanen in den Hintergrund gedrängt, ohne jedoch den Hinduismus und das Kastenwesen in Frage zu stellen. Durch das Gegen- und Miteinander der beiden großen religiösen Richtungen, Buddhismus und Hinduismus, ist über Jahrhunderte hinweg ein Freiraum entstanden, der religiösen Strömungen um volkstümliche Göttergestalten zugutekommt. Krishna, Vishnu, Vasudeva und Shiva bahnen sich ihren Weg ins Zentrum der klassischen indischen Gesellschaft. Parallel und in einem seltsam anmutenden Widerspruch zur streng reglementierten indischen Kastengesellschaft entwickelt sich in jenen Jahren in den adligen Schichten ein Lebensgefühl der Spiritualität, Freizügigkeit und Sinnlichkeit. Diese Mixtur aus lebensfroh-sinnlicher Stimmungslage, intensiver Farbigkeit und würzig exotischen Düften steht für ein Leben im Rausch der Sinne, das wir bis heute vor allem mit einem Begriff in Verbindung bringen, dem Kama Sutra. Kama Sutra setzt sich aus den sanskritischen Wörtern Kama, was so viel bedeutet wie Liebe und Lebensgenuss, und Sutra, Lehrbuch oder Leitfaden, zusammen. Wann genau dieses Lehrbuch der Liebe, wie es meist genannt wird, entstanden ist, weiß man nicht. Vermutet wird sein Verfasser Malanga Vatsyayana im 3. oder auch 4. Jahrhundert nach Christus im höfischen Umfeld. Das in Sanskrit verfasste Werk, mit vollem Titel nach seinem Schöpfer Vatsyayana Kamasutra genannt, ist der älteste und zugleich einflussreichste Text der Kulturgeschichte zur erotischen Liebe. Vatsyayana aber schuf es, wie er am Ende des Buches betont, in geistiger Konzentration und Keuschheit. Das Kamasutra ist, auch wenn das heute meist ausgeblendet wird, weit mehr als ein simpler Erotikleitfaden. Es zeigt in Übereinstimmung mit der altindischen Morallehre den Weg zum sinnlich Schönen und Angenehmen auf. Außerdem verkörpert es ein Lebensgefühl, ein Leben im Reich der Sinne. Nach altindischem Glauben soll der Mensch in seinem Leben nach drei Grundwerten streben: dem spirituellen Wohl, Dharma genannt, dem materiell Nützlichen, also Reichtum, Artha, und schließlich dem sinnlich Angenehmen, Kama. Höchste Priorität hat unter diesen drei Gütern das Dharma. Auf es folgen zunächst das Artha, dann das Kama. Wie bereits sein Titel nahelegt, ist das Kama Sutra ein Leitfaden zur Erreichung des dritten und letzten Lebenszieles im Erotischen. Erotik wird hier aber nicht als bloße Befriedigung sexueller Begierden interpretiert, sondern als Lebenskunst, zu der stets auch die physische und psychische Selbstbeherrschung zählt. Das Lehrbuch der Liebe beschreibt daher auf einer sachlichen Ebene das Verhältnis des Kama zu den beiden anderen Grundprinzipien menschlichen Seins. Es thematisiert den Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Sexualität, weist auf unterschiedliche Arten des Umarmens und Küssens sowie auf verschiedene Stellungen und Formen des Geschlechtsverkehrs hin, formuliert Gedanken zur Brautwerbung und Heirat, empfiehlt Möglichkeiten der Annäherung und der Verführung, geht auf die Situation der Ehefrauen ein und weist schließlich darauf hin, dass Männer und Frauen ihren Partnern stets mit Rücksicht und Feingefühl begegnen sollen. Ganz selbstverständlich richtet sich das Kamasutra nicht nur an Männer, sondern gleichberechtigt auch an Frauen. Das Kastensystem, das in jener Zeit den Alltag in der indischen Gesellschaft maßgeblich prägt, spielt für diesen Text und seine Intentionen keine Rolle. Das Kamasutra ist vielmehr eine literarische Form des Aufbegehrens gegen die totale Reglementierung des durch Kastenzugehörigkeit bestimmten Alltags. Indien zur Zeit des Kamasutras. Dafür stehen vor allem die Gupta. Wie mehr als ein halbes Jahrtausend vorher die Maurya-Herrscher, geben die Gupta einer der großen Epochen der indischen Geschichte ihren Namen, dem klassischen Zeitalter, dem goldenen Indien. Die Herkunft des Gupta-Clans ist nicht überliefert. Auf Stelen und in Inschriften nennen sich ihre Herrscher Maharaja, was so viel bedeutet wie Oberkönig der Großkönige. Man vermutet, dass es sich bei den ersten Gupta-Herrschern um mächtige Landbesitzer oder auch lokale Fürsten gehandelt hat. Zunächst herrschen sie über ein Gebiet entlang des mittleren und östlichen Ganges. Im Laufe der Zeit gelingt es ihnen, ihr Territorium weit in die Ebenen des Subkontinents hinein auszudehnen und die Kleinstaaterei, die das dunkle Zeitalter geprägt hat, zu überwinden. Die eigentliche Geschichte der Gupta-Dynastie beginnt mit Chandragupta dem I., der um 320 nach Christus an die Macht kommt und etwa 15 Jahre auf dem Maharaja-Thron sitzt. Genau wie sein Namensvetter Chandragupta Maurya, der rund 600 Jahre zuvor das Maurya-Reich begründete, ist er der Stammvater einer Dynastie, die Indien verändern und prägen wird. Das bedeutsamste Ereignis seiner Regentschaft ist aber nicht etwa ein großer Eroberungszug oder eine spektakulär gewonnene Schlacht, nein, es ist eine Heirat. Chandragupta vermählt sich mit einer Prinzessin namens Kumara Devi aus dem Likchavi-Geschlecht, einer seit der Zeit Buddhas mächtigen und bedeutenden Fürstenfamilie. Diese Ehe trägt wesentlich zur Legitimation des neuen Maharajas und seiner Dynastie bei. Um diesen Eindruck zu unterstützen, lässt Chandragupta Goldmünzen prägen und in Umlauf bringen, die auf der einen Seite ihn zusammen mit seiner Gattin und auf der anderen Seite eine Göttin zeigen, die auf einer Löwin reitet. Darunter steht geschrieben Likchavi. Auf Chandragupta den I. folgt um 335 nach Christus sein Sohn Samudragupta. Während seiner bis 375 nach Christus währenden Regentschaft begründet er die Großmachtstellung der Gupta. Aber noch ist der Ruf der Gupta-Dynastie nicht gefestigt. Und so stellt auch Samudragupta den Bezug zum altehrwürdigen Geschlecht seiner Mutter her, indem er sich Tochtersohn des Likchavi und nicht etwa Gupta-Sohn nennt. Samudragupta gilt als einer der größten Eroberer der indischen Geschichte. Von seinen Taten kündet eine Inschrift auf einer Säule in Allahabad, gelegen am Zusammenfluss von Ganges und Yamuna. Hier werden seine zahlreichen Feldzüge gegen andere indische Kleinstaaten detailliert beschrieben und die unterworfenen Herrscher und Völker aufgelistet. Es ist von unterjochten Königen und eroberten Gebieten im Norden, einem Militärschlag im Süden sowie von tributpflichtigen Herrschern im Westen, von Beziehungen zu Sri Lanka und sogar zum Nordiran die Rede. Auch die spätere Hauptstadt des Gupta-Reiches, Pataliputra, unterwirft sich der junge Maharaja auf einem seiner ersten Eroberungszüge. Sein bedeutendster Feldzug aber führt ihn in den äußersten Südosten des Subkontinents. Mehr als ein Dutzend Könige und Fürsten soll er dort unterworfen und ihr Land annektiert haben. Es sei eine kaiserliche Welteneroberung gewesen, schwärmen Zeitgenossen. Um seine Position als angehender Weltenherrscher für alle sichtbar zu machen, lässt Samudragupta nach Beendigung seines Eroberungszuges im Rahmen einer prachtvollen Zeremonie das große Pferdeopfer vollziehen. Lange war dieser Brauch in Vergessenheit geraten, da es sich um einen hinduistischen Ritus handelt und die Könige der zurückliegenden Jahrhunderte sich dem Buddhismus verpflichtet fühlten. Unter Samudragupta aber erleben hinduistische Praktiken und Institutionen einen neuen Auftrieb. Seine Untertanen danken es ihm und preisen ihn als Erneuerer des seit langem in Vergessenheit geratenen Pferdeopfers. In ihm sehen sie den Erneuerer alter Pracht und den Garanten für Wohlstand und Macht. Aus Anlass dieses großen Opferfestes lässt der Maharaja kostbare Goldmünzen prägen, die auf der einen Seite das prächtig geschmückte Opferpferd vor dem Opferpfahl und auf der anderen Seite seine Hauptfrau zeigen. Auf diese Münzen lässt er gravieren: Der Oberkönig der Könige, nachdem er die Erde erobert hatte, erobert er mit unwiderstehlicher Heldenkraft den Himmel. Diese eindrucksvollen Goldmünzen sind nicht nur ein wichtiges Propagandamittel des Regenten, sondern überdies auch ein Zeichen des außerordentlichen Wohlstandes, der im Gupta-Reich herrscht. Das Reich erhält unter Samudragupta eine Struktur, die für alle späteren mittelalterlichen Reiche Indiens zum Vorbild wird. Im Zentrum des Reiches liegt das Kerngebiet der Gupta-Dynastie. Hier übt der Maharaja unmittelbar Macht aus. Jenseits der Grenzen des Kerngebietes herrschen sogenannte Grenzlandkönige, die Samudragupta zu Loyalität, Treue und Tributzahlungen verpflichtet sind. Allerdings liegen zwischen dem Kernterritorium der Gupta und den Tributärstaaten oft schwer zugängliche Dschungel- und Bergregionen. Dort leben die sogenannten Waldstämme. Samudragupta nimmt für sich in Anspruch, alle Könige der Waldstämme zu Dienern gemacht zu haben. Abgaben oder Dienste sind von diesen wilden Volksgruppen aber nicht zu erwarten. Die Gupta-Herrscher schätzen sich glücklich, wenn jene zeitweise für militärische Unternehmungen gewonnen werden können oder zumindest davon absehen, der Bevölkerung der angrenzenden Regionen zuzusetzen. Noch jenseits der Waldstämme und tributpflichtigen Staaten liegen die Reiche unabhängiger Könige, die in diplomatischem Kontakt zur neuen indischen Großmacht stehen. Wie könnte es auch anders sein, steigt Samudragupta seine Vormachtstellung bald zu Kopf. Er sei Mensch nur, um den Regeln der Welt entsprechend die Pflichten des Lebens zu vollziehen. In Wirklichkeit aber sei er ein auf der Erde weilender Gott. Auf dem Höhepunkt der Macht und der kulturellen Blüte aber führt nicht Samudragupta das Reich, sondern sein Sohn Chandragupta II., der ab 375 nach Christus etwa 40 Jahre lang regiert. Durch die Verbindung der aggressiven Expansionspolitik des Vaters mit der geschickten Heiratspolitik des Großvaters gelingt es ihm, das Reich erneut beträchtlich auszuweiten. Er vereinigt Nordindien von der Gangesmündung bis jenseits des Indus im heutigen Nordpakistan und bis hinab zu den Mündungen der Indus- und Narmada-Flüsse in einem Reichsverband. Erstmals gehören weite Teile Zentralindiens mit zum Reich. Assam, Nepal, Kaschmir und Sri Lanka unterhalten rege diplomatische Kontakte mit der neuen Großmacht. Ebenso weite Teile Südostasiens. Das Reich der Gupta hat den Zenit erreicht. Der direkte Zugang zu den Häfen im Osten wie im Westen belebt Wirtschaft und Handel. Davon zeugt die große Zahl der prächtigen Goldmünzen, die die Gupta prägen lassen. Auch aus China reisen zunehmend Abgesandte ins Reich Chandraguptas II. Einer von ihnen schreibt: Das Land ist bekannt als Königreich der Mitte. Das Volk reich und glücklich, unbelästigt von jeder Kopfsteuer oder staatlichen Beschränkungen. Die Menschen sind frei, im Land umherzugehen. Der König regiert das Land, ohne die Todesstrafe anzuwenden. Diese Schilderung beschwört ein Bild des allgemeinen Wohlstands und Friedens unter den Gupta herauf. Händler und Kaufleute erwerben sich ein Vermögen durch den Handel mit China und den Mittelmeeranrainerstaaten, da sie die Kontrolle über die wichtigsten Handelsrouten besitzen. In den Städten gedeiht das Handwerk und mächtige Bankiersfamilien partizipieren an der florierenden Wirtschaft. Auch als Förderer der Kunst und Kultur tun sich die Maharajas hervor. Der Hof Chandraguptas II. Ist das Zentrum der Sanskrit-Dichtung. Hier leben und arbeiten die besten Dichter des Zeitalters. Sie nennen sich die Neun Juwelen. Die indischen Zentren der klassischen Zeit verfügen über einen höheren wirtschaftlichen und kulturellen Stellenwert als später im Mittelalter. Auf Chandragupta II. Folgt um 415 nach Christus dessen Sohn Kumaragupta. Unter seiner 40 Jahre dauernden Regentschaft besteht das Reich seiner Urväter ungeschmälert fort. Es sieht so aus, als ob nichts und niemand den Gupta etwas anhaben könnte. Doch ab der Mitte des 5. nachchristlichen Jahrhunderts ist es ein Reitervolk aus der Steppe, das schon die Chinesen das Fürchten lehrte, das den Niedergang des Gupta-Reiches einleitet. Die Xiongnu, die Hunnen, fallen vermehrt über die Grenzen des Reiches ein, plündern, morden und brandschatzen. Parallel zu dieser Bedrohung von außen setzt der Verfall im Innern ein. Erbfolgekriege und Intrigen zersetzen die Herrschaft zusehends. Schließlich sind es die lokalen Fürsten, die von diesen Entwicklungen profitieren. Schleichend geht die Herrschaft nach und nach wieder auf sie über. Der Prozess, der zu Beginn des vierten nachchristlichen Jahrhunderts aus den indischen Kleinstaaten einen zusammenhängenden, mächtigen Reichsverband gemacht hat, kehrt sich um. Zu Beginn des sechsten nachchristlichen Jahrhunderts treten wieder mehr als 500 Könige gleichzeitig auf. Dies ist das Ende des zweiten indischen Großreichs des Altertums. Wie einst die Herrschaft der Maurya, ist die der Gupta trotz des Glanzes und der Machtfülle, die sie umgaben, nicht für die Ewigkeit gemacht. Wieder sind es rivalisierende Lokalfürsten, die die Macht an sich reißen. Zu Ende ist das goldene Zeitalter, das Leben im Rausch der Sinne. Obwohl bis in die Mitte des ersten Jahrtausends nach Christus die indische Geschichte vor allem eine nordindische Angelegenheit ist, sind die Reiche, die hier im Altertum entstehen, für Gesamtindien von großer Bedeutung. Denn hier werden die Weichen für alle späteren Staatsgebilde auf indischem Boden gestellt. Die Entwicklungen auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene unter den Gupta gelten unter Historikern daher zu Recht als Höhepunkt gesamtindischer Geschichte. Lassen wir nun die Sinnesfreuden Indiens hinter uns und wenden wir den Blick noch weiter gen Osten. Die letzte Station unserer Reise um die Welt führt uns auf die japanischen Inseln. Während in Mittelamerika, Indien und dem Römischen Reich Konstantins des Großen die kulturelle und technische Evolution im vierten nachchristlichen Jahrhundert bereits weit fortgeschritten ist, steht Japan, das über Jahrhunderte hinweg kaum Kontakt zur Außenwelt hatte, noch am Beginn der Entwicklung zu einer Hochkultur. Erst der Kontakt zum asiatischen Festland, vor allem zur koreanischen Halbinsel und dem technisch und kulturell bereits sehr fortschrittlichen China bringt die notwendigen technischen und kulturellen Impulse. Nicht nur Kenntnisse in der Eisenverarbeitung, sondern auch die chinesische Schrift, Literatur und Musik halten Einzug im japanischen Inselreich. Nun können die Japaner erstmals eigene Geschichtswerke verfassen und über ihre Kultur Zeugnis ablegen. Bisher sind es chinesische Chronisten gewesen, die mehr beiläufig als detailliert die Geschehnisse auf den japanischen Inseln festgehalten haben. Jetzt aber ist Nippon, wie die Japaner ihr Land selber nennen, dabei, sich zu einem zentral organisierten Staat, zu einem mächtigen Kaiserreich zu entwickeln, an dessen Spitze bis heute der Tenno steht.